Ein über 9000 Jahre alter Fall. Das nennt man wohl einen Cold Case. Viel kältere Fälle sind kaum denkbar. Und in wenigen war man so lange auf der falschen Spur. Als die Nazis an jenem besagten 4. Mai 1934 im Kurpark von Bad Dürrenberg auf das Grab stießen, waren sie sicher, einen alten weißen Mann entdeckt zu haben. Heute wissen wir, es handelte sich um eine Frau. Anfang, Mitte 30. Und die neuen genetischen Untersuchungen verraten, sie war nicht weiß. Ihre Hautfarbe war so dunkel, dass man sie, lebte sie heute, der Kategorie BIPOC, also Black Indigenous People of Color, zurechnen würde. Indigen war sie in jedem Fall. Sie ist der älteste bisher gefundene Mensch Sachsen-Anhalts. Selten hat man sich in einer Person so sehr getäuscht wie in dieser Frau. Die Nazis glaubten, einen Beweis gefunden zu haben, dass die Arier nicht aus Indien oder Tibet stammten, sondern aus dem Herzen Deutschlands. Dass die Tote ein Kind, das nicht einmal ein Jahr alt geworden war, auf dem Schoß, vielleicht sogar in den Armen hielt, interessierte sie nicht im geringsten. Ebenso wenig schenkten sie dem Reichtum der Beigaben Beachtung. Dabei könnten diese jedem Harry-Potter-Roman zur Ehre gereichen. So eigentümlich sind sie. Die Nazis waren alleine daran interessiert, das Grab zu einem zentralen Baustein ihrer wahnwitzigen Rassenideologie zu machen. Kein Wunder, dass es nach 1945 weitgehend in Vergessenheit geriet. Erst seit einigen Jahren kursiert der Verdacht, dass diese Frau eine Schamanin gewesen sein könnte, eine mächtige Frau, die im engen Kontakt mit den Schicksalskräften stand. Aufgrund glücklicher Umstände können wir diesem Verdacht heute auf den Grund gehen und uns an die Aufklärung dieses ebenso spektakulären wie geheimnisvollen Falls machen. Wir wollen herausfinden, wer diese Frau wirklich war und was es mit dem Kind an ihrer Seite auf sich hat. Dazu hat ein interdisziplinäres Ermittlungsteam die Arbeit aufgenommen. Archäologen, die sich durch Tonnen an Gestein graben, Genetiker, die uraltes Erbgut entschlüsseln, Anthropologen, die Skeletten noch das letzte Geheimnis erbringen, Mediziner, die modernste Diagnostik nutzen und Materialspezialisten, die ihr kriminologisches Geschick beweisen. Der Aufwand lohnt sich. Schließlich geht es nicht nur um einen der bedeutendsten archäologischen Funde Europas. Dieser Cold Case eröffnet auch die Möglichkeit einer Archäologie unserer selbst.